I'm stupid, I'm staying. And if Cupid's got a gun, then he's shooting. Life's black, head's bang. You're my drug, we live it. You're drunk, you need it. Real love, I give it. So if bound to Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Allein schon, diesmal mit dem Titel Allein schon Kapital, eine einführende Veranstaltung in die Kritik der politischen Ökonomie, die am 14. Juli in der Teestube, dem besetzten Raum an der Uni Hamburg, mit Lars Quadfasel stattfand. Ja, hallo auch von mir. Die Reihe Allein schon wird an der Uni immer noch veranstaltet von der Gruppe Studentisches Milieu. Ihr findet uns auch im Internet auf www.studentischesmilieu.wordpress.com. Wir haben uns vor so anderthalb Jahren zusammengefunden, um in der Teestube eine Veranstaltungsreihe zu Einführung in Begriffe der Kritik zu machen, weil es damals Diskussionen um Deutschland-Accessoires gab, die wir nicht so toll fanden, und da wollten wir ein bisschen Nationenkritik in die Teestube reintragen. Und ja, da wir die Teestube als politischen Raum begreifen, finden wir, dass das der genau richtige Ort ist für eine solche Veranstaltungsreihe. Und dementsprechend gab es seit diesem Allein schon Deutschland, was der Startschuss war, unter anderem Veranstaltungen zu Antisemitismus, Männerbünden, Geschlecht, Rassismus. Ja, und das soll auch weiter fortgesetzt werden. Und wie gesagt, heute hören wir Allein schon Kapital. Da geht es um eine Einführung in das Werk von Karl Marx, die weggeht von so Zitate, Glauberei, um seinen Text toller zu gestalten, sondern die auch nochmal auf die Kritik von Marx hinweist, die immer als tot und auch gefährlich gebrandmarkt wird. Im Grunde, ja, und das beinhaltet der heutige Vortrag. Viel Spaß dabei. Hier. Nun kommen wir zu unserem Thema, Allein schon Kapital. Das erste Band des Kapitals wurde 1867 veröffentlicht. Das war noch zu den Lebzeiten von Karl Marx. Das zweite und dritte Band jeweils 1885 und 1894, jedoch nach dem Tode von Karl Marx, und zwar durch seinen Genossen und Mitstreiter Friedrich Engels. Was wiederum deutlich macht, dass was eine authentische marxische Position ist, vor allen Dingen bezüglich des Kapitals, immer sehr umkämpft ist und war. Und es heute eine lange Tradition um diese Auseinandersetzung, um die verschiedenen Interpretationsweisen von Karl Marx gibt. Das bedeutet auch, dass sich unterschiedlichste linke Strömungen sich Karl Marx bedienen, die teilweise sehr widersprüchliche und widersprechende, teilweise feindschaftliche Positionen gegeneinander haben. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, warum es sich lohnt, sich nach wie vor mit Karl Marx und vor allem dem Kapital zu beschäftigen, kann ich jedoch sagen, dass es wahrscheinlich weniger um eine moralische Frage geht. Es wird ja auch gesagt, dass das Spätwerk von Marx, also das Kapital, wenig moralische Stellen hat. Darüber kann an anderer Stelle vielleicht sehr viel diskutiert werden. Mehr geht es vielleicht darum, die verschiedenen Ausbeutungsmechanismen und die Begriffe der Kritik herauszuarbeiten. Das bedeutet auch, dass, und damit möchte ich auf das Zitat zurückkommen, was auf der Veranstaltungskundgebung abgedruckt ist, und zwar von Max Horkheimer. Es kommt darauf an, Marx nicht mit den Augen des ökonomischen Fachmanns zu sehen, sondern mit denen eines Menschen, der weiß, dass er in der verkehrten Gesellschaft lebt und die richtige Gesellschaft will. Und nun kommen wir zu unserem Referenten des heutigen Abends, und zwar ist das Lars Quadfasel von der Hamburger Studienbibliothek. Und hiermit gebe ich das Mikrofon weiter. Ja, ich danke. Ja, gut. Das muss ja, und das Kapital ist wie immer im Weg. Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Freue mich, hier zu sein und dass hier doch eine ganze Menge Leute gekommen sind. Ich freue mich doppelt, weil ich so nochmal die Gelegenheit habe, ein bisschen Werbung vorab zu machen, nämlich für die Hamburger Studienbibliothek. Dort hinten liegt der Zettel, den können sich alle mitnehmen, wer wir sind. Nur vielleicht mal ganz kurz. Das ist ein selbstorganisiertes, gesellschaftskritisches Bibliotheksprojekt, was tatsächlich erstens eine ganze Menge Bücher hat, die man auch ausleihen kann. Und zum Zweiten machen wir aber auch Veranstaltungen, so zum Beispiel

l'univers et tout le vent, tu vives complètement là-dedans. Quoi. C'est ça qu'il faut, il n'y a que ça qu'il faut. Quoi. Tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent. Quoi. Et que tu te battes et que tu ne fasses aucune concession sur le reste. Tu oublies tout, quoi. T'es pas consultant, t'es rien. La consulting, c'est de la merde. Quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là, quoi. Ça, ça restera, ça mérite que tu vives, quoi. Tu peux vivre pour écrire ça, ouais. Là, ça mérite que tu vives, quoi, tu vois. Là, t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire, comme dirait ça, t'es pas superflu, quoi. Là, t'as une nécessité quand t'écris ça, quoi. La nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut tenir, mec. C'est ça qu'il faut putain de tenir, quoi. Lâche pas le morceau. Tu fais pas enculer, tu fais pas disperser, tu fais pas fragmenter, tu fais pas de concession, quoi. Y'a pas de concession avec la vie, quoi. Y'a pas de concession, quoi. Tu vis, on te faut vivre à fond. Zur Sache selbst. Was man an so einem Abend hier sicherlich nicht machen kann, ist einfach das Kapital nacherzählen. Ist schon gesagt worden, es sind 3 Bände. Dazu kommen die ganzen Vorarbeiten, die dann nochmal einige tausend Seiten umfassen. Und es ist aber auch vor allen Dingen so, dass